Fenster, Hohlräume, schwarze Brunnen, an zwei oder drei Stellen im Zeitraum zugleich seiend, Städten, wo die Wüste aufhört, es zu sein, wo sie sich schon nicht mehr ausdehnt, einen Ausgang zum Paradies eröffnend, zu den hyperboreischen Oasen des großen Südens. Ich habe dort die Zeichnung einer Figur gesehen, die einen Riesen mit einem Helm oder Taucheranzug darstellt, dessen Hände nur je drei Finger haben, wie ein Wesen aus einer anderen Welt, im Grunde jedoch innerhalb des runischen Archetyps eines Körpers. Gegenüber der Stadt Santiago de Chile erhebt sich der große Andengipfel El Plomo, der sich auf dem Boden des Gutes meiner Vorfahren, der Grafen von Sierra Bella, befand, woher die heutige Ortschaft Los Condes ihren Namen hat. Es ist ein Gipfel von 5430 Metern Höhe im Gebirge Esmeralda, der im Süden von einem anderen, mysteriösen Gipfel mit schwindelerregenden Abgründen flankiert wird, dem Monte Parzival, 5380 Meter hoch. Welch ein Mysterium! Wer gab diesen Gipfeln auf dem Lande, das meiner Familie gehört hat, den Namen Parzival? War es die Vorahnung einer Suche nach dem Gral, die ein Nachkomme der Familie aufnehmen würde? Der Gral in Amerika, in Chile? In El Plomo entspringt auch der Mapacho-Fluss, Mapuche, und in die Ermita del Rosario, die Einsiedelei, die von meinem Urgroßvater Don Pedro Fernandez Concha auf einer Felskuppe, dort wo sich drei Nebenflüsse des Mapacho kreuzen, errichtet wurde, gingen meine Vorfahren hin, um zu beten zwischen großen Kordilleren und träumten vielleicht vom Gral. Ich selbst ging dorthin, um den Eremiten Trevricen zu finden. Auf dem Gipfel von El Plomo brachten die Inkas vor mehr als 400 Jahren Opfer dar. Es war für sie ein heiliger Berg und es ist kein anderer bekannt, auf dem sie Opfer gebracht hätten. Sie hatten dort einen jungen mongoloiden Typs, fast 10 Jahre alt, als Huldigung für Anti, die Sonne, zurückgelassen. Nach Jahrhunderten wurde dieser vollkommen erhalten wiedergefunden. Man kann ihn heute in einem Museum von Santiago besichtigen, bekannt als die Mumie des Berges El Plomo. Nun gut, der inkaische Name für diesen Gipfel lautete Paititi. Pai bedeutet Wüste und Titi Blei, also Bleiwüste. Die verzauberte und geheime Stadt der Inkas, wüst und von außen unsichtbar. Die Stadt der Cäsaren, Trapalanda, Elelin. Pedro Sarmiento de Gamboa sagte uns, dass Titicaca, also Titicaca, Bleiberg heißen soll. Titi heißt Blei, aber von welchem Blei ist hier die Rede? Vom alchemistischen Blei, das der Verwandlung? Paititi wäre somit die Stadt der großen Verwandlung, die der Unsterblichkeit und des ewigen Lebens. Einige Bergsteiger, die El Plomo besteigen, erzählen, wenn sie an einem gewissen Punkt jener Höhen in die Nähe des Gipfels kommen, bleiben ihre mitgeführten Maultiere plötzlich stehen und es gibt keine Macht auf der Erde, die sie wieder in Bewegung setzen könnte, so als ob eine unsichtbare Linie, die nur sie spüren, es ihnen verwehrt. Ob das der Eingang, die Tür, räumlich doppelt vorhandene für den Sprung zur anderen Ebene, zur Stadt, nach Paititi ist, welche die nicht eingeweihten Ausflügler und Bergsteiger niemals begreifen noch durchschreiten können? Sie gehen und kommen, steigen hinauf und hinunter von den Gipfeln, weil sie in Wahrheit nirgendwo weder hingehen noch ankommen. Es sind nur Tote, die ihre Toten beerdigen, weit ältere Leichen als die Mumie dieses jahrhundertealten Jungen. Als ich das goldene Band »Esoterischer Hitlerismus« schrieb, kannte ich Professor de Mahieu noch nicht persönlich, hatte aber alle seine bis dahin veröffentlichten Werke gelesen. In das goldene Band habe ich seine Schlussfolgerungen über die Zivilisation von Tiahuanaco wiedergegeben und mir erlaubt, einige Bedenken zu den von ihm dargestellten Daten zu äußern. Ich bezog mich auf die Hyperboreer. Aber Professor de Mahieu hatte sie in Amerika noch nicht entdeckt, aber er verfügte über eine Menge runischen Wikingermaterials oder Material, das er den Wikingern zuordnete, um sich nicht in Folgerungen vorzuwagen, die die Ernsthaftigkeit seines Kampfes gegen die geschichtlich-planetarische große Verschwörung gefährden könnten. Inzwischen besitzt er unwiderlegbare Beweise von der Anwesenheit der Hyperborea in Südamerika. Es ist interessant zu erfahren, dass die Forschungen de Mayeux diese unerwartete Richtung eingeschlagen haben, die ihn dazu brachte, ein so großes Abenteuer einzugehen, als er die Fotografien der weißen und blonden Mumien der Inkas im Ethnologischen Institut von Lima gesehen hatte. Es sollte jedoch nur wenig Zeit vergehen, bis sich die Türen des Instituts schlossen, sodass er mit seinen Forschungen nicht weitermachen konnte. In Peru ist es nicht mehr gestattet, diese blonden und riesigen Mumien zu besichtigen. Sie haben sie praktisch verschwinden lassen. Wie sollten auch die Anhänger des Indianertums, des Mulattentums, des schlimmsten Bastardentums den Einsturz des Mythos und der Lüge von der großen farbigen Inka-Zivilisation, des dunklen, schwarzen, gelben Amerika, des berühmten Amerindien gestatten? In »Des Sonnengottes große Reise« hat de Mayeux die Fotografie einer blonden Inka-Mumie aus Paracas, Peru, eines arisch-nordischen Typs, veröffentlicht. Das vermochten sie nicht zu verhindern. Doch die Schwierigkeiten, seine Bücher zu verlegen, mehren sich und das akademische Schweigen umgibt ihn. Ich weiß sehr gut, was eine solche Verschwörung bedeutet, wenn sich die Klauen des Feindes über einen schließen und die allgemeine Feigheit ein Übriges tut. Nur eine geringe Anzahl von Kameraden werden uns treu bleiben und bis zum Ende unterstützen.